Alle Welt scheint mich zu erwarten. Hallo Maurizio. Hallo Angelika. Wie haben Sie... Wir sind äußerst vorsichtig gewesen, Trevor. Nun haben Sie also auch meinen Namen erfahren, dank der Indiskretion unseres Freundes. Und ich dachte, Sie wären der verrückte Hutmacher. Dann wäre er der Siebenschläfer und seine Gattin eine leicht ertrunkene Alice. In einer Teetasse ertrunken, natürlich. Und Sie, mein Freund, würden die Rolle des Märzhasen zu übernehmen haben. Aber wir wollen unsere Metapher nicht durcheinander bringen. Willkommen in Wonderland. Gratuliere, wo haben Sie studiert? In Disneyland. Sehr gut. Mir gefällt Ihr Sinn für Humor. Fast wie der unsere.